Abschnitt 60 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Auburtin. Die volle Schale. Nun ist die heilige Schale voll, und nun stelle ich sie still zu seinen Füßen hin. Sie ist voll von dem Leisesten, das ich fand und habe, voll von weißen, weichen Blüten, von dem Leuchten der sommerlichen Kornfelder und von den Einsamkeiten eines stillen Bücherzimmers. Aber auch Dornen tat ich hinein, vielleicht ihrer zu viel, den Zorn gegen den Alltag, der mich umgibt und gegen den ich ermattend kämpfe. Nun ist die Schale voll, und nun stellen wir sie still zu seinen Füßen nieder. Ich nenne seinen Namen nicht, denn ihr kennt ihn doch, ihr leisen Freunde, die ihr mir folgtet bis zu diesem Schlusse. Ihr wusstet ihn längst, ihr hörtet seinen Schritt durch meine Worte wandeln, und wir legen die Hände flach aneinander und sprechen den Spruch der Bruderschaft, den keiner von jenen hören soll. Keiner hören soll. Ende von Abschnitt 60, gelesen von Jessi, des Rossel um Juli 2024. Ende von Die Onyx-Schale von Victor Auburtin.